Weit über den Sternen in himmlischer Ferne, begürtet, um eilends zu gehen, entschieden, das Brausen der Welt zu verlassen. O Pilger, bleib länger nicht stehen. Voran, junger Pilger, voran, voran, junger Pilger, voran. Die weltlichen Freuden, sie bringen nur Leiden und trüben den fröhlichen Sinn. Sie bringen Verbergen und ewiges Sterben, zur Hölle sie bringen uns hin. Voran, junger Pilger, voran, voran, junger Pilger, voran. Es ist dieses Leben von Gott dir gegeben, zu leuchten im Dunkeln der Welt. Das Heil von den Sünden der Welt frei verkündet, dazu dich dein Heiland bestellt. Voran, junger Pilger, voran, voran, junger Pilger, voran. Trotz Dunkel und Nebel vom Sturme umgeben, bei Klirren der Kälte voran. Nach Kanaan droben der Weltlust enthoben, geh froh, junger Pilger, voran. Voran,